Hey, guten Tag, Fräulein Meitner. Ich bin vom Dagens Nyheter. Was sagen Sie zu dem Atombombenabwurf? Wie bitte? Hören Sie keine Nachrichten? Hiroshima und Nagasaki wurden zerstört. Ich bin hier in der Sommerfrische. Wie fühlen Sie sich als Mutter der Atombombe? Ich habe keine Kinder. Wie hoch war Ihr Anteil an der Erfindung? Mit dieser Bombe habe ich nichts zu tun. Aber da sprechen Sie doch mit uns. Lassen Sie mich in Frieden. Ihr alter Laborkollege Otto Hahn wollte Sie das Leben nehmen, als er von der Bombe erfuhr. Die britischen Soldaten in Farm Hall mussten viel Alkohol einsetzen, um ihn daran zu hindern. Und Sie? Ich bin Physikerin. Mit dem Militär habe ich nichts zu tun. Ihre Entdeckung war die Grundlage für die Bombe und damit für das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn Sie sich jetzt nicht erklären, ist es Ihrem eigenen Schaden. Ihre Schlagzeilen müssen Sie sich schon selber ausdenken. Guten Tag. Gusti! Ja? Fang mal an, oder was machst du? Mach einen Tee. Na, das kann ich schon noch selber, wirklich. Oh. Dieses elende Gebimmel. Dass du in Stockholm ausgerechnet neben der deutschen Kirche wohnen musst. Liebes Schwesterherz, seitdem du und dein Gatte ausgezogen seid, ist es so leise bei mir, ich überlege schon, mir einen Wellensittich zuzulegen. Lieber nicht. Das arme Tier. Du schaffst es ja nicht einmal, dich selbst zu füttern, Wutzal. Okay. Seit der Lungenentzündung bin ich nur am Futtern. Es kommt nur immer was dazwischen. Aber bitte nicht sterben, bevor wir die Aufnahme für Otto Robert fertig haben. Na, vielen Dank. Du, die kriegt niemand als mein Lieblingsneffe zu hören. Ich warne dich. Dann verlange ich Schweigegeld. Ich verspreche dir. Diese Aufnahme ist allein für deinen Lieblingsneffen. Er ist viel mehr für mich als das. Moment einmal. Ich bin seine Mutter. Wissenschaftlich habe ich ihn zur Welt gebracht. Ah ja. Wie waren die Wehen? Na ja. Na gut. Lieblingstante reicht auch. Gut. Lass uns weitermachen. Wo waren wir? Bin lieber Otto Robert. Ich bin froh, dass ich in meinem Leben so viele entscheidende Entwicklungen in der Physik erleben durfte und dass du und ich, dass wir Seite an Seite diesen wissenschaftlichen Weg gemeinsam gegangen sind. Trotz und vielleicht gerade wegen der Schatten auf diesem Weg. Ein ganz bestimmter fällt mir als erstes ein. Es war eher ein Blitz. Der grellste Lichtschein, den ich mir vorstellen kann. Am 6. August 1945 warf ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe auf Hiroshima ab und machte die Stadt damit für den Feind unnutzbar. Diese Bombe hatte eine Sprengkraft von mehr als 20.000 Tonnen TNT. Wurf der weltweit ersten Atombomben haben die amerikanischen Streitkräfte im Verlauf der letzten Woche die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki dem Erdboden gleichgemacht. Kein Haus steht mehr. Mehr als 140.000 Menschen sind allein in Hiroshima im Bruchteil einer Sekunde verglüht. Vor einer Stunde erklärte nun der japanische Kaiser Hirohito die bedingungslose Kapitulation seines Landes. Lise Meitner oder Die Spaltung der Welt von Maike Wetzel. Möchtest du noch ein bisschen Tee? Der Oppenheimer hat euch beide zum Manhattan-Projekt eingeladen. Mhm. Otto Robert ging in die USA. Hast du deine Absage nie bereut? Ach, das war völlig verrückt. Eigentlich habe ich immer gehofft, sie würden scheitern. Als die Bombe dann fiel, war ich verzweifelt. Otto Hahn ebenfalls. Er war da ja noch von der britischen Armee interniert. Aber nur wenige Wochen später wendete sich das Blatt. Er bekam einen Brief aus Stockholm. Aber nicht von mir, sondern vom Nobelpreiskomitee. Jetzt komm, Tante Lisa. Setz dich bitte hin. Es geht los. Es ist doch wirklich schade, dass wir so weit weg sitzen. Die Edith sieht aus, als könnte sie meinen Beistand gebrauchen. Und dem Hähnchen schlackern bestimmt auch die Knie. Psst, wenn dich jemand hört. Ach, es tratschen doch eh alle über mich. Sehr verehrte Damen und Herren, das Nobelpreiskomitee hat heute Otto Hahn den Nobelpreis für Chemie verliehen, für seine Entdeckung der atomaren Kernspaltung. Wir gratulieren ihm von ganzem Herzen. Ich danke Ihnen, Professor Kurmann, und ich danke dem Nobelkomitee für diese Ehre. Besonders dankbar bin ich, weil ich hier auch als Deutscher stehe. Als Angehöriger des Landes, das durch seine Regierung der wohl unglücklichste Staat der Welt geworden ist. Nach diesem grauenvollen Krieg stehen wir nun allein da und ohne Freunde. Der Nobelpreis aber zeigt mir, dass wenigstens die Bande innerhalb der Wissenschaft nicht abgerissen sind. Zum Glück konnte ich meine Verbindungen ins Ausland halten. Ich verbrachte 1943 hier einige sagenhafte Tage in ihrer schönen Stadt. Ich besuchte meine langjährige Kollegin Lise Meiden. Achtung, jetzt wird spannend. Damals schon erschien mir diese Reise wie ein Traum. Wie sehr erst heute. Viele andere Wissenschaftler und Bürger jedoch konnten das Land damals nicht verlassen. Nicht alle Deutschen aber, und vor allem nicht die deutschen Wissenschaftler, hatten sich dem Hitler-Regime verschrieben. Ich glaube, es ist vielen hier nicht bewusst, unter welchem Druck die meisten in Deutschland während der letzten 12 Jahre existiert haben. Trotzdem haben etliche meiner Kollegen sich um die reine Forschung bemüht, soweit dies möglich war. Dafür, dass sie mich hier und heute als Deutschen auszeichnen, noch einmal meinen tief empfundenen Dank. Lass uns gehen. Bitte. Gib ihm wenigstens die Hand. Auch für mich gibt es Grenzen. Hat Hahn dich eigentlich in irgendeinem seiner Interviews erwähnt? Da stehe ich drüber. Vielleicht schiebt er deinen Namen noch nach? Meinst du, ich bin neidisch? Na, schließlich habt ihr Jahrzehnte Seite an Seite geforscht. Ohne dich und meine Unterstützung hätte er doch die theoretischen Grundlagen der Kernspaltung nie erklären können. Was er gerade gesagt hat, war viel schlimmer. Die armen Deutschen. Sie waren alle Opfer und es gab nichts als edle Forschung. So sehen das die meisten. Die Schlachtfelder rauchen noch. Nicht so laut. Tödliches Gas, das aus Duschköpfen strömt. Deutsche Wissenschaftler haben das erfunden. Deutsche Fabriken haben das produziert. Hahn war nie ein Nazi. Er hat sie gehasst und verachtet. Und trotzdem erzählt er jetzt den Zeitungen, die Deutschen hätten großmütig auf den Bau der Atombombe verzichtet. Dabei hat Hitler die Forschung einstellen lassen. Das weiß Hahn und das weiß auch die CIA. Geht es hier raus? Lise, du gehst? Entschuldige, mir geht es nicht gut. Das ist aber schade. Grüß Edith von mir. Ich bin froh, dass Sie schon gestern bei mir vorbeigeschaut habt. Und wie fandest du meine Rede? Meinen herzlichen Glückwunsch noch einmal, Otto. Was bitte, was ist los? Lise, mir kannst du nichts vormachen. Ich will dir den Tag nicht versauen. Jetzt sag schon. Lass uns später darüber reden. Aber wir sollten gehen. Lise, was stößt dir auf? Schau, hier dein Mantel. Danke. Nun sag schon. Weißt du noch, wie es mir ging bei den Bildern aus Buchenwald und Bergen-Belsen? Ich habe die ganze Nacht geweint. Und ich weine nie. Aber bitte, was hat das mit dem Preis zu tun? du und alle anderen Deutschen, ihr redet euch sehr erfolgreich ein, dass ihr nichts mit den Lagern zu tun habt. Das stimmt so nicht. Ohne euch, ohne euren stillen Beitrag. Es hätte kein Nazi-Deutschland gegeben. Sicher, ihr habt dem einen oder anderen Juden geholfen, aber gleichzeitig sind Millionen Unschuldiger vor euren Augen systematisch ermordet worden. Fängst du schon wieder damit an? Systematisch. Lass uns gehen. Ja, gerne. Du hast damit angefangen. Hier, bei deiner Tischrede. Ach, so, nein, ich verstehe dich. Ja, ich verstehe dich. Die Revolverblätter ziehen dich gerade durch den Dreck. Aber niemand aus der Wissenschaft glaubt ernsthaft, dass du Forschungsergebnisse gestohlen hast. Natürlich nicht. Sei doch nicht immer so streng. Mit dir und allen anderen. Deine Maßstäbe sind unmenschlich, Lise. Ja, weißt du, manchmal denke ich, wenn du damals in Berlin gewesen wärst, du wärst imstande gewesen, mir die Uranspaltung zu verbieten. Nur weil sie deinen Überzeugungen widersprach. Wie bitte? Du warst am Verzweifeln. Du warst am Aufgeben. Das kann ich bezeugen. Meine Ideen waren es, die dich an den Labortisch zurückgebracht haben. Ich kenne und ich schätze dich seit mehr als 3 Jahrzehnten, Otto. Aber hier bist du unerträglich selbstgerecht. Vielleicht ist es ja dann tatsächlich besser, wenn du gehst und dich ein wenig ausruhst, Lise. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Für mich war das ein langer Weg bis in diesen Bankettsaal in Stockholm. Als meine 7 Geschwister und ich Kinder waren, durften Mädchen in Wien nicht einmal die Hochschulreife ablegen. Ein Jahr vor der Jahrhundertwende wurde die Matura endlich möglich. Da war ich bereits 23 Jahre alt. Bist du sicher, dass du das schaffst? Du bist so eine kleine und zarte Person. Naturwissenschaften? Muss das sein? Willst du nicht Musikerin werden? Oder Französischlehrerin? In nur 2 Jahren mussten meine Schwestern und ich den Stoff von 8 Schuljahren nachholen. Im Sommer 1901 schaffte ich die Matura. Danach konnte ich mich endlich an der Universität in Wien einschreiben. Und was hatte ich für ein Glück. Ich traf auf einen der leidenschaftlichsten Professoren überhaupt, Ludwig Boltzmann. Wir nannten ihn heimlich den Stier, weil er so ein massiger Riese war. Innerlich aber war er ganz zerbrechlich. Nie vergesse ich, wie er seine Antrittsvorlesung einleitete. Es ist üblich, sich auf einer neuen Professur stets mit einer Lobeshymne auf den Vorgänger einzuführen. Ja, das kann ich mir heute sparen. Napoleon ist es zwar nicht gelungen, sein eigener Urgroßvater zu sein, aber ich bin hier tatsächlich mein eigener Vorgänger. So sind also keine Schmeicheleien notwendig. Was ein Spaß. Aber ganz unterhaltsam. Meine Herren, ich stehe vor Ihnen als Mensch. Mit meinem ganzen Denken und Fühlen. Ich hoffe, dass Sie das zu schätzen wissen. Denn im Verlauf des Studiums werde ich auch viel von Ihnen verlangen müssen. Anstrengung, höchste Aufmerksamkeit, unermüdliche Disziplin. Aber heute will ich Sie um etwas ganz anderes bitten. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen. Boltzmann war voller Leidenschaft und Güte. Er glaubte an Ideale und hatte Ehrfurcht vor den Wundern der Naturgesetze. Er war es, der mich endgültig für die Physik begeisterte. Wir werden experimentieren, theoretisieren, dokumentieren, Schlüsse ziehen. Außerdem war er ein echter Wegbereiter für das, was damals noch als Ketzerei galt. Die Atomphysik. Die kleinsten überhaupt vorstellbaren Teilchen auf diesem Planeten. Manche bezweifeln sogar, dass es sie gibt. Ach, haben schon's gesehen. Er entschlüsselte, welche Rolle die Wahrscheinlichkeit für die Eigenschaften und das Verhalten der Atome spielt. Aber dafür erntete er nichts als Spott und Häme. Es tut mir leid, ich kann... Niemand ahnte, was Boltzmann quälte. Seine Gedanken und Gefühle überschlugen sich, bis seine Erregung plötzlich in eine völlige Lähmung abglitt. Aber trotz seines seelischen Leidens gelang es ihm, eine der wichtigsten Gleichungen der modernen Physik aufzustellen. Entschuldigen Sie mich. Die statistische Interpretation des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Boltzmann bewies, dass Wärme immer spontan vom wärmeren zum kälteren System fließt. Und damit veränderte er unsere gesamte Sicht auf die Materie. Und was noch wichtiger war, er fand ein Maß für die Unordnung. Boltzmanns Motto wurde schnell zu meinem eigenen. Bring vor, was wahr ist, schreib's so, dass es klar ist und verficht's, bis es mit dir gar ist. Nach 8 Semestern begann ich meine Doktorarbeit. Meine Betreuer waren wohl mit den Ergebnissen zufrieden. Ich bestand das Rigorosum am 11. Dezember 1905 einstimmig mit Auszeichnung. Du warst die zweite Frau, die im Hauptfach Physik promovierte. In ganz Wien gab es damals nur 3 weitere Frauen mit Doktortitel. Ich war die erste, die jemals Komposition studierte. Ich dachte damals, ich müsste nur hart genug arbeiten, um Bücher wie »Der physiologische Schwachsinn des Weibes« zu widerlegen. Seit seinem Erscheinen im Jahr 1900 stand dieser Band in jedem zweiten Bücherregal. Und der Autor war ja nicht irgendwer. Dr. Paul Julius Möbius. Er war einer der wichtigsten Psychiater zu der Zeit. Er war der Erste, der die Ursachen von Geisteskrankheiten benannte. Gelehrte und künstlerische Frauen sind Ergebnisse der Entartung. Schützt das Weib gegen den Intellektualismus. Körperlich genommen, abgesehen von den Geschlechtsmerkmalen, ist das Weib ein Mittelding zwischen Kind und Mann. Und geistig ist sie es, wenigstens in vielen Hinsichten auch. Mein Gott, solchen Unsinn konnte ich mir im Labor vom Leibe halten. Während meiner Promotion entdeckte ich, wie glücklich es mich machte, wenn ich dort in Ruhe hantieren und ausprobieren durfte. Doch diese Seligkeit endete jäh am 5. September 1906. Ich saß gerade im Seminar, als ein Student die Tür aufriss und uns verkündete, dass Boltzmann tot war. Du, daran erinnere ich mich. Ja. Das war ein schlimmer Verlust für dich. Ja. Du schwärmst heute noch von ihm. Ja. Boltzmann hat sich erhängt in Triest in seinem Hotelzimmer, während seine Frau und seine Jüngste in der Adria badeten. Auf einen Schlag verlor ich meinen Lieblingsprofessor und die Wissenschaft einen wichtigen Wegbereiter für die Atomphysik, an die damals ja kaum jemand glaubte. Schau her, Lise, wer dir schreibt. Hempel und Co. bietet dir eine gut dotierte Stelle an. Das ist eine unglaubliche Chance für eine Frau. Du willst doch so gern unabhängig sein. Was stellen die denn her? Gasglühlampen. Die braucht man immer. Das ist ein gutes Geschäft. Ich weiß nicht. Was könnte ich in einer Fabrik schon bewirken? In Berlin. In Berlin passieren gerade so viele unglaubliche Dinge auf meinem Gebiet. Max Planck krempelt mit seiner Quantenphysik alles um. Du willst nach Preußen? Ich glaube, dort kann ich etwas bewegen. Gaslampen sind schön und gut, aber interessant sind die nicht. Womit willst du dein Geld verdienen? Die Universität darf keine Frauen beschäftigen. Ich werde Bürgertöchter unterrichten. Das wird nicht reichen. Wir sollen dich ziehen lassen und weiter finanzieren. Weißt du, was du da von uns verlangst? Ich zahle es euch zurück, sobald ich kann. Berlin empfing mich mit fröhlichem Lärm. Ganz steif von der langen Fahrt stieg ich im Spätsommer 1907 aus dem Zug. Ich sah all die Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz und ich liebte Berlin. Mit weichen Knien. Es war gleich am nächsten Tag. Da sprach ich bei Max Planck an der Friedrich-Wilhelm-Universität unter den Linden vor. Herein. Guten Tag, mein Name ist Lise Meitner. Ich habe 1906 in Wien bei Professor Boltzmann promoviert. Haben Sie meinen Brief bekommen? Boltzmann, ein herber Verlust für seine Familie und für die Wissenschaft. Sicher hat er auch Sie begeistert, Fräulein Meixner. Meitner ist mein Name. Verzeihung, Sie sagten, Sie seien schon Doktor? Letztes Jahr habe ich in Wien meine Dissertation erfolgreich verteidigt. Gratuliere. Aber was genau wollen Sie denn hier? Ich möchte meine Studien bei Ihnen fortsetzen, als Gasthörerin. Meine Seminare und Vorlesungen sind bereits voll besetzt. Und alle rauchen. Manchmal sehe ich die Studenten kaum. Das schreckt mich nicht, ich rauche auch. Sie würden die jungen Herren ablenken. Herr Professor Planck, ich habe das Rigorosum mit Auszeichnung bestanden. Warum machen Sie es sich so schwer? Was meinen Sie? Mutter zu werden ist die natürliche Bestimmung der Frau. Ich will keine Kinder kriegen, wenn Sie das meinen. Vor einigen Jahren, kurz vor der Jahrhundertwende, kam schon mal eine junge Frau zu mir. Elsa Neumann war ihr Name. Enorm begabt, enorm ehrgeizig. Um ihr Zutritt zu den Vorlesungen zu verschaffen, musste ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Sämtliche Professoren und das Kultusministerium mussten eine Sondergenehmigung unterzeichnen. Und schließlich durfte Fräulein Neumann 1889 als erste Frau in Preußen Physik studieren. Es stand überall in der Zeitung. Aber da sehen Sie es, für mich brauchen Sie nicht einmal eine Genehmigung. Ja, aber wissen Sie, was aus Elsa geworden ist? Sie hat geheiratet und Kinder bekommen. Das wäre schön. Nein, sie hat nicht aufgepasst. Ein Experiment mit Blausäure kostete sie vor 5 Jahren das Leben. Das hätte einem Mann auch passieren können. Es ist aber keinem Mann passiert, sondern der ersten Frau überhaupt. Sie verstehen mein Dilemma? Nein, ich bin höchst sorgfältig. Manche schimpfen mich sogar pedantisch und jung bin ich auch nicht mehr. Nächstes Jahr werde ich 30. Ich bin jetzt mit dem Dekan verabredet. Bitte entschuldigen Sie mich. Darf ich Ihnen wenigstens meine Aufsätze da lassen? Meine Dissertation über die Fresnelsche Reflexionsformel und einen Aufsatz über Lord Rayleighs Experiment. Moment, Sie haben sich mit dem von Rayleigh entdeckten Paradoxon aus der Theorie der Spiegelungen auseinandergesetzt? Ich habe es aufgeklärt. Sie haben... Also schön, einen Moment habe ich noch. Wärmeleitung in inhomogenen Körpern. Ein interessanter, wenn noch etwas weit gefasster Titel. Planck erfasste das Wesen meiner Dissertation in Windeseile. Aber die wenigen Minuten, in denen er sie durchblätterte, sie kamen mir trotzdem vor wie eine Ewigkeit. Sie betrachten das Ganze also halb theoretisch und halb experimentell. Woran arbeiten Sie im Moment? Ich beschäftige mich mit Radioaktivität. Ach, Sie wollen in Marie Curies Fußstapfen treten. Ich möchte Ihre Vorlesungen besuchen, Herr Professor Planck. Glauben Sie, dass Sie davon profitieren würden? Aber natürlich. So sehr ich Professor Boltzmann schätzte und vermisse, es gab große Lücken in seinem Lehrplan. Zum Beispiel hat er Ihre Quantentheorie nie erwähnt. Der Name Albert Einstein fiel ebenfalls nie. Tatsächlich? Wir hätten Einsteins Ideen Boltzmann Schützenhilfe leisten können in seinem Kampf für die Atomlehre. Wir haben es alle nicht gemerkt, aber Boltzmann war ein schwer kranker Mann. Wissen Sie was, Fräulein Meitner? Kommen Sie nächsten Mittwoch um 11. Aber bitte pünktlich. Naja, und in der ersten Vorlesung wärst du dann fast eingeschlafen. Du, Planck war brillant, aber charismatisch war der nicht. Sag mal, magst du noch ein bisschen Tee? Ja, ja. Gerne. So, jetzt. Lass uns weitermachen mit der Aufnahme, sonst überlege ich mir das Ganze noch anders. Als ich 1907 nach Berlin kam, lebte ich beinahe ausschließlich von Brot und Kaffee. Und Zigaretten. In der Kantstraße 141 hatte ich ein Zimmer in einer günstigen Pension gefunden. Mehrere rund um den Savignyplatz musste ich leider ablehnen, weil dort kein Klavier stand. Das Zimmer, das übrig blieb, war karg. Der einzige Luxus, den ich mir in jenen Jahren gönnte, waren meine Konzertbesuche. Fräulein Meitner, auf ein Wort. Herr Professor Planck? Hätten Sie wohl Lust, bei einem Klavierabend vorbeizuschauen? Oh. Der neue Direktor des Instituts, Professor Rubens, möchte Sie kennenlernen. Da Das ist sehr freundlich, aber ich weiß nicht. Fräulein Meitner, der Ordinarius persönlich lädt Sie ein. Es ist nur, ich brauche wirklich jede Minute, um mich einzulesen. Es gibt so viel Neues im Lehrplan. Papalapap! Als ich neulich Einsteins Überlegungen zu meinem Strahlungsgesetz vorstellte, waren Sie die Einzige, die intelligente Nachfragen gestellt hat. Igeln Sie sich nicht so ein. Es wird Ihnen gut tun, mal unter Leute zu kommen. Außerdem lieben Sie Musik. Das tue ich, aber... Kein Aber. Ich habe Ihnen hier die Adresse und das Datum notiert. Klingeln Sie vorher bei mir, ich wohne nebenan. So, und jetzt muss ich schnell zur Bahn, sonst kriege ich kein Billett mehr für die dritte Klasse. Die anderen Professoren ließen sich von ihren Kutschern mit Droschken abholen. Aber Geheimrat Planck nahm die Holzklasse. Als ich dann vor seiner Villa in der Wagenheimstraße stand, war ich erneut beeindruckt. Wie schlicht und vornehm sowohl das Gebäude als auch das Auftreten der ganzen Familie war. Ihre Bescheidenheit und Eleganz nahmen mich sofort für die Plancks ein. Gemeinsam mit Professor Planck betrat ich dann kurz darauf den benachbarten Garten von Heinrich Rubens. Es war ein lauer, fast noch sommerlicher Abend, Ende September 1907. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Rubens Ihnen einen Laborplatz anbieten will. Sind Sie sicher? Rubens ist Physiker wie ich, aber er soll noch strenger sein als der Direktor des Chemischen Instituts und Nobelpreisträger Professor Fischer. Rubens, er hat so viel geleistet. Ich fürchte, ich werde vor Ehrfurcht kein Wort hervorbringen. Rubens, vielen Dank für die Einladung. Darf ich Ihnen Dr. Meitner vorstellen? Aus Wien. Sie wissen schon, der erstaunliche Aufsatz zu den Absorptionsgesetzen der Alpha- und Beta-Strahlen. Ja, selbstverständlich. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Fräulein Meitner. Es ist mir eine Ehre. Das Rubensche Flammenrohr ist eine beeindruckende Apparatur. Sie sollten es einmal bei einer Festivität mit einem geübten Sänger testen. Der lässt die Gasflamme tanzen. Entschuldigen Sie mich, Hahn winkt die ganze Zeit. Aber... Ich dachte, wir gehen noch kurz in den Salon. Ich wollte Ihnen unseren Bechstein zeigen. Sie könnten ja ein paar Takte spielen. Ist Ihre Schwester nicht sogar Pianistin und Komponistin? So gut wie Gusti bin ich nicht. Ja, wir sind alle keine Profis. Ein andermal gerne. In meiner Pension kann ich nach 8 Uhr leider nicht mehr spielen. Das Problem haben wir im ländlichen Grunewald nicht. Es ist sehr schön hier. Planck sagte mir, Sie suchten nach einem Laborplatz. Für meine Habilitation. Die Atomphysik hat es mir angetan. Es ist ein vollkommen neues Feld mit so vielen Möglichkeiten. Planck sagte auch, er könnte sich vorstellen, dass Sie vielleicht die erste Professorin Preußens werden. Ja, hatte Ihnen auch verraten, wie er die Gesetze gegen das Beamtentum und die Habilitation von Frauen aufheben will? Gesetze sind das eine, Leistungen das andere. Niemand kann Ihnen das Experimentieren verbieten. Im Durchgang zu meinem Büro wäre noch ein Plätzchen frei. Würde ich Sie nicht stören? Kommen Sie nächste Woche vorbei. Entschuldigen Sie mich, ich muss noch einige Gäste begrüßen. Und? Hat er Sie gefragt? Sie hatten recht. Ich gratuliere Ihnen. Damit dringen Sie in die heiligen Hallen vor. Ich soll direkt neben Professor Rubens sitzen. Vor Angst, ihn zu stören, werde ich ganz starr und steif sein. Geheimrat Planck. Und Sie müssen Fräulein Meitner sein. Und Sie sind? Otto Hahn ist einer unserer vielversprechendsten Chemiker. Ich hatte gehofft, Sie hier zu treffen, Fräulein Meitner. Fräulein Meitner hat schon ein anderes Angebot. Ah, stimmt das? Sie sind vergeben? In Wien würden Sie alleine dafür schon eine Watschen kassieren. Bitte sehen Sie es mir nach. Selbst auf der Gasse in meiner Heimatstadt Frankfurt galt ich als Sabbelschnub. Mein Vorhaben ist aber höchst seriös. Seine Holzwerkstatt ist ein dunkles, muffiges Kellerloch. Nun ja, aber immerhin habe ich ein ganzes Labor für mich. Professor Rubens hat mir bereits einen Laborplatz in seinen Räumen angeboten. Ah, ja, tatsächlich. Rubens führt ein beeindruckendes Institut. Ich besuche gern die Kolloquien dort. Gefällt es Ihnen nicht bei Professor Fischer? Im Gegensatz zu ihm interessiere ich mich weniger für Zucker, sondern für etwas Geheimnisvolleres. Radioaktivität. Sie kennen also mein Spezialgebiet. Aber warum sollte ich Ihnen und nicht Rubens zusagen? Ist das nicht offensichtlich? Weil Sie laut sind und ich leise. Ich glaube tatsächlich, dass wir wissenschaftlich hervorragend harmonieren würden. Aber Sie sind Chemiker. Lassen Sie uns die Fächergrenzen niederreißen. Darin liegt die Zukunft. Als Physikerin können Sie den Überbau für meine Experimente liefern. Sie sind der kühle Kopf, der unsere Ergebnisse deuten und verifizieren kann. Und mit meinem Talent im Labor werde ich Ihnen einiges Interessantes zum Analysieren liefern. Frauen dürfen das Chemische Institut nicht einmal betreten. Nein, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Haben Sie eine Sondergenehmigung? Ich werde Herrn Direktor Fischer schon überzeugen. Sie haben noch gar nicht mit ihm gesprochen. Nun, sind Sie an Bord? Wie kann ich das, wenn ich nicht einmal Zutritt zu einem Labor bekomme? Vertrauen Sie mir. Ich kläre das. Eine Entlohnung ist wahrscheinlich nicht vorgesehen. Leider nicht. Sie kennen die Lage. Aber was Sie leisten, Fräulein Meitner, wäre dennoch von unschätzbarem Wert. Für Ihre und ja, vielleicht für unser aller Zukunft. Tragen Sie immer so dick auf? Nur wenn es nötig ist. Schlagen Sie ein? Auch wenn ich es mir nicht anmerken ließ, aber Hahns jungenhafte Euphorie gefiel mir sofort. Und er hatte recht. Wir ergänzten uns wunderbar, menschlich und fachlich. Sein Überschwang und meine Skepsis, seine Intuition beim Experimentieren und meine analytischen Fähigkeiten, meine Zurückhaltung und seine Leutseligkeit, das passte alles wirklich gut zueinander. Aber er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. In Ihrer Freizeit können Sie sich gern mit so vielen Damen umgeben, wie Sie wollen, Herr Dr. Hahn. Doch nicht an Ihrem Arbeitsplatz. Aber Fräulein Meitner würde die Universität ja gar nicht betreten, Herr Professor Fischer, sondern nur die Holzwerkstatt. Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich betrachte die Angelegenheit als beendet. Fräulein Meitner kostet die Universität keinen einzigen Pfennig. Sie sind ein echter Quälgeist. Ja, aber heißt das, Sie stimmen zu? Keineswegs. Herr Professor, denken Sie nur an die langen Haare und die Brandgefahr. Mein Schnurrbart hängt viel näher an der Flamme. Schauen Sie nur, schauen Sie. Um Gottes Willen, machen Sie dieses Ding aus. Können Sie für Dr. Meitner nicht eine Ausnahme machen? Sie hat schon als Studentin in Wien ein Verfahren zum Nachweis von radioaktiven Spaltprodukten entwickelt. Bis heute ist das eins unserer wichtigsten Instrumente im Labor. Und Ihre Experimente zur Radium- und zur Thoriumreihe, die sind ebenfalls wegweisend. Das sind nur einige Ihrer vielen, vielen Verdienste. Und ich bin mir sicher, Herr Professor, mit ihr könnte ich endlich das Rätsel der Beta-Strahlung lösen. Diese ganze Radiochemie ist doch Humbug. Wo wollen Sie denn hin damit? Es ist alles völlig ungreifbar. Nicht mal riechen können Sie Ihre Stoffe. Na, aber dann sollten Sie doch erst recht keine Männer dafür verschwenden. Und mir diese klitzekleine Ausnahme von der Regel gewähren. Bitte, Herr Professor. Nur 2 Stunden täglich. Hahn war ein Tausendsasser. Unmöglich, ihn abzuschütteln. Zähneknirschend ließ Fischer mich in die Holzwerkstatt. Allerdings musste ich schwören, das Institut unter keinen Umständen zu betreten. Nun ja, der Hintereingang hat viele Vorteile. Sie sind länger an der frischen Luft und Sie werden nicht aufgehalten. Was meinen Sie, wie viel Zeit ich mit den Kollegen auf dem Flur vertrödle? Ach die, die grüßen mich ja nicht einmal. Und das ist nicht bös gemeint. So wie ich Sie schrecklich gern bezahlen würde. Was müffelt denn hier so? Der Duft der Freiheit. Und auf der Hobelbank sollen wir experimentieren? Keine Späne, sondern Pläne. Nur Mut, Fräulein Meitner. Nur Mut. Zunächst erforschten wir die Reichweite der Beta-Strahlung. Und schon 1908 entdeckten wir dabei eine neue radioaktive Substanz, Actinium C. Im gleichen Jahr wurden in Preußen Frauen zum Studium zugelassen und ich durfte endlich das Institut betreten. Habilitieren durfte ich mich allerdings immer noch nicht. Eine Professorin war weiterhin undenkbar. Aber bald arbeiteten Otto Hahn und ich weit mehr als die vereinbarten 2 Stunden täglich in der Holzwerkstatt. Ach Gott, die Läden schließen gleich. Was brauchen Sie? Das Übliche. Käse, Brot, Zigaretten. Ich eile. Verzehrt haben wir unsere Brote immer allein. Ich habe Hahn nie zum Mittagessen mit Kollegen oder ins Kaffeehaus begleitet. Es gab auch keine Spaziergänge. Ich fand, das gehört sich nicht. Hartnäckig blieben wir beim Sie. Und das, obwohl wir inzwischen eng befreundet waren. Mit dem Neubau des Kaiser-Wilhelm-Instituts in Dahlem endete 1912 unsere Zeit in der dunklen Holzwerkstatt. Hahn und ich zogen nach 5 Jahren zusammen mit dem Chemischen Institut um. Es war ein Unterschied. Wie Tag und Nacht. So, Regenschirme weg und eine ordentliche Gasse bilden, liebe Kollegen. Ihre Majestät sind bereits im Anmarsch. Die Fanfare. Der Kaiser. Schon der Spaziergang vom Bahnhof in Lichterfelde West zum Institut fühlte sich an wie ein Ausflug aufs Land. Dahlem war damals eine eigene kleine Gemeinde vor den Toren von Berlin. Direkt vor dem neuen Gebäude lag ein Kornfeld. Und nach Süden blickte ich auf eine weite Ebene mit mehreren Windmühlen. Das neue Gebäude zierten Säulen und auch ein Turm, dessen Dach mich, wenn ich ehrlich bin, an die Pickelhaube des Kaisers erinnerte. Herzlich willkommen, Eure Majestät. Hübsch ist es geworden, Ihr Institut. Ich bin zu klein. Ich sehe nichts. Guten Tag. Angenehm. Freut mich sehr. Das Wetter ist ja zum Zuhausebleiben. Na, wenn Engel reisen, nicht wahr? Wie sieht der Kaiser aus? Pickelhaube, wie immer. Und er trägt ein bodenlanges Cape. Achtung, er nähert sich der Tür. Danach sind wir dran. Schnell, ins Labor. Haben Sie die Präparate schon auf dem Samtkissen platziert? Selbstverständlich. Haben Sie den Lichtschalter im Griff? Und das rote Lämpchen? Was glauben Sie? Denken Sie an die Worte des Flügeladjutanten. Einen Kaiser lässt man nicht im Dunkeln stehen. Psst! Die Prozession nähert sich. Darf ich Ihnen nun 2 unserer hoffnungsvollsten Nachwuchswissenschaftler vorstellen? Herr Hahn und Fräulein Meitner erforschen das geheimnisvolle Phänomen der Radioaktivität. Majestät, nicht erschrecken, wir löschen nur kurz das Licht. Ach, das ist ja was. Wie das strahlt. Nicht zu nah, Majestät. Die beiden haben bereits mehrere erstaunliche Zusammenhänge entdeckt. Sehr angenehm. Beeindruckend. Ganz hervorragend. Nehmen Sie weiter jede Gelegenheit wahr zu solche Experimente. Preußen dankt es Ihnen. Der Kaiser hat mit uns gesprochen. Er war hier. Mit uns. Ich bin froh, dass wir das rote Lämpchen angelassen haben. Es wäre sonst sehr intim gewesen. Lassen Sie uns später darauf anstoßen. Jetzt muss ich zur Versammlung der Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft. Die Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft. Hahn war selbstverständlich Mitglied. Ich durfte nicht. Seit 5 Jahren forschte ich nun bereits, ohne Bezahlung. Und nach dem Labor eilte ich zu diversen Bürgertöchtern. Mit dem Unterricht verdiente ich wenigstens ein bisschen Geld. Kind, du siehst aus wie der Tod. Das trägt man jetzt so. Von meinem Schwindel, dem ständigen Kopfweh und meinen Schlafmitteln habe ich Mutter bei meinen seltenen Besuchen in Wien lieber nichts erzählt. Hahn und ich hatten ständig Verbrennungen an den Händen. Die verbanden wir einfach und machten weiter. Wir kamen gar nicht auf die Idee, dass Radioaktivität uns langfristig töten könnte. Wahnsinn. Ja. Dass ihr das Zeug mit den bloßen Händen angefasst habt. Du, niemand hatte Angst. Man trug auch keine Schutzkleidung. Erst 1934, als Marie Curie an Leukämie starb, da kam mir ein Verdacht. Aber kurz vor dem Ersten Weltkrieg scherzte ich über die Strahlung. Das neue Labor sollte unverseucht bleiben. Unsere Messungen sollten nicht von alter Strahlung verfälscht werden. Die Studenten unkten über meine strengen Regeln. Die Türklinken etwa durften nur mit umwickelten Händen geöffnet werden. Dafür benutzten wir Klopapier. Aber hinter meinem Rücken lästerten die Studenten über Hahns Gehilfin, was ich natürlich mitbekam. Und dann, als ich plötzlich anhielt und auf die Knie fiel, da wollte Edith mich gleich wieder hochziehen. Nicht doch, deine neue Hose, rief sie. Doch dieses eine Mal wehrte ich sie ab. Wie haben Sie sich denn ausgedrückt? Ja, ohne großes Vorgeplänkel. Jetzt sagen Sie es schon. Ich möchte dich bitten, meine Frau zu werden. Was hat sie gesagt? Was glauben Sie denn? Ja? Ja. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind also frisch verlobt. In meinem Telegramm zur Hochzeit im Frühjahr 1913 versuchte ich mich an einem Gedicht. Heraus kam aber eher eine Versuchsanordnung. Das Leben macht manche Erfindung, die jenseits der festen Mauern unserer Wissenschaft steht. Wir wünschen der neuen Verbindung recht lange Lebensdauer bei höchster Aktivität. Ach, Otto Robert, du warst gerade 8 Jahre alt und ich habe euch in Wien besucht. Wie hartnäckig er übt. Ja. Otto Robert ist so ein erstaunlich kleiner Kerl. Naja, er liebt dich auch. Heiß und innig. Jeder Tantentag ist ihm heilig. Ich bin immer wieder verblüfft, was ihm alles auffällt. Du, ich vergesse manchmal, dass er erst in der Volksschule ist. Und dann aber kommentiert er seine Beobachtungen sowas von drollig, dass ich aus dem Lachen gar nicht mehr herauskomme. Ja, ist wirklich schade, dass du nie Kinder wolltest. Du weißt doch, dass ich dafür keine Zeit habe. Genauso wenig wie für die Ehe. Du brauchst gar nicht damit anfangen. Ja, aber an Verehrern mangelt es dir doch nicht. Liebeleien sind doch etwas völlig anderes. Ich glaube, man muss die Ehe wollen. Und? Willst du? Wieso fragst du denn überhaupt? Kriege ich dann deine Aussteuer? Na, so weit kommt's noch. Die kann ich selber gut gebrauchen. Schade. Die packst du mir ein, die nehme ich mit nach Berlin. Aber du sollst dich nach Kindern gelüsten, kannst du dir Otto Robert jederzeit ausleihen. Wer weiß? Ja, vielleicht schicke ich ihn irgendwann sogar zu seiner Tante nach Berlin. Ich bin doch kein Kindermädchen. Naja, bei aller Sorglosigkeit und den wissenschaftlichen Erfolgen, karrieretechnisch trat ich auf der Stelle, während Hahn aufstieg. Nach wie vor gab es keine angestellten Frauen an der Universität und deshalb auch kein Geld für mich. Als Planck mich in sein Büro rief, rechnete ich mit nichts als warmen Worten. Einstein schwärmt noch heute von Ihrem Vortrag vor 2 Jahren. Wissen Sie, wie er sie nennt? Unsere Madame Curie. Wussten Sie, dass Madame Curie und ich am selben Tag Geburtstag haben? Ah, und? Wollen Sie auch Ihren Laborpartner heiraten? Hahn und ich, nein, danke. Übrigens suche ich nach einem Assistenten. Hm. Ich kann mich umhören, wenn Sie wollen. Eigentlich dachte ich an Sie, Fräulein Meitner. Wie meinen Sie das? Zusätzlich zu der Arbeit mit Hahn und zu meinem Brotjob. Ich fürchte, der Tag hat nur 24 Stunden. Ich spreche von einer echten Anstellung. Ich kann Ihnen etwas mehr als die Hälfte des üblichen Gehalts anbieten. Mehr ist gesetzlich nicht drin. Aber immerhin wären Sie damit die erste Frau in Preußen, die überhaupt eine Stelle an der Universität erhält. Ist das Ihr Ernst? Sie wissen gar nicht, was mir das bedeutet. Gut, aber freuen Sie sich nicht zu früh. Es wird viel Arbeit. Sie werden jede Woche die Übungsaufgaben von fast 300 Studenten korrigieren. Wie Sie wissen, findet mein Seminar samstags statt. Sie müssten also Ihren Sonntag opfern und hätten dann noch den Montag dazu für die Korrektur. Dienstagnachmittag liefern Sie dann bitte die Übungsaufgaben in meiner Villa ab. Das war der Durchbruch, nicht wahr? Als Plancks Assistentin hatte ich endlich einen offiziellen akademischen Rang. Wenn auch erstmal nur auf Zeit. Formal stand ich damit auf derselben Stufe wie Hahn. Aber trotzdem bekam er 5000 Mark jährlich und ich nur 1500. Ich war ja keine Professorin. Das war noch nicht möglich. Aber ich konnte endlich in die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Forschung eintreten. Als erste Frau. Ja, gut, aber das geringere Einkommen wurmte dich trotzdem. Ja. Du bist sogar zum Direktor des Instituts gegangen und hast ihn um eine Gehaltserhöhung gebeten. Du, monatelang hat er nicht geantwortet. Aber dann kam dieser Brief aus Prag. Die Uni dort warb um mich und stellte mir sogar eine Professur in Aussicht. Das wirkte. Du hast deine Koffer gepackt und Fischer hat Angst bekommen, dich zu verlieren. Ja. Auf einen Schlag hat er dein Gehalt verdoppelt und deine Stelle entfristet. Ah, wie du gejubelt hast. Nur mit einem Weltkrieg hatte ich nicht gerechnet. Kurz darauf leerte sich das Institut und alle interessierten sich nur noch für Giftgas. Wir sagen heute Lebewohl zu allen Kollegen und auch jungen Studenten, die unter vollem Einsatz von Leib und Leben unser Vaterland verteidigen werden. Für Ihren freiwilligen Einsatz zollen wir Ihnen unseren größten Respekt. Unsere Gebete und Segenswünsche begleiten Sie. Der Sieg soll bald Ihrer sein. Hoch lebe der Kaiser und hoch das deutsche Volk! Warum steht Ihnen gut? Leutnant Hahn meldet sich zum Landwehrregiment. Dann muss ich jetzt wohl alleine weiterforschen. Machen Sie sich keine Sorgen. Weihnachten ist der Spuk bestimmt schon vorbei. Mit Sicherheit. So elegant manches ist, was aus Frankreich kommt, ich sehe die Germanen als das überlegene Volk. Und das aus dem Mund einer Österreicherin. Da müssen wir ja gewinnen. Wir waren förmlich kriegstrunken damals. Und alle waren für Deutschland, selbst wir in Wien. Ja. Aber der Erste Weltkrieg wurde kein Blitzkrieg und auch kein Spaziergang. Nein. Mein Gott, ich wollte unbedingt helfen. Im Sommer 1915 kam ich endlich als Radiologieschwester an die Front in Lemberg. Du, ja? Du hast mir damals geschrieben. Ach. Schau mal, ich hab's gleich. Schau hier. Was steht da? Liebe Gusti, ach, so furchtbar habe ich es mir nicht vorgestellt. Ach so, natürlich. Liebe Gusti, so furchtbar habe ich es mir nicht vorgestellt. Wir sind nur 40 Kilometer von der Front entfernt. Täglich flicken wir hier die schwersten Verwundeten notdürftig wieder zusammen. Jeden Tag verbinde ich schon vor dem Mittagessen mehr als 30 junge Männer, die unser Krankenhaus bestenfalls als Krüppel wieder verlassen werden. Jetzt kommen die ersten mit erfrorenen Gliedmaßen. Hör mal, ich versuche mein Bestes, um nicht zu lange an ihr Schreien und Stöhnen und ihre schrecklichen Wunden zu denken. Im Moment sehne ich mich nach nichts mehr als Frieden. Nach 4 Jahren Kämpfen und unzähligen Toten verloren Deutschland und Österreich-Ungarn den Krieg. Die Reparationszahlungen zwangen die Wirtschaft in die Knie und auf dem Höhepunkt der Hyperinflation habe ich mir ein Brot für 260 Milliarden gekauft und mein Gehalt in einem Koffer nach Hause geschleppt. Ja, das muss 1923 gewesen sein. Ja. Das war das Jahr, in dem Hitler versuchte, sich im bayerischen Hofbräukeller an die Macht zu putschen. Und im Gefängnis schrieb er dann Mein Kampf. Ja, aber für dich ging's endlich voran. Dass die Männer im Krieg gewesen waren, hatte meiner Karriere gedient. Seit 1918 leitete ich eine eigene physikalische Abteilung am Kaiser-Wilhelm-Institut. 1922 durfte ich mich endlich habilitieren. Und da erinnere ich mich an die Schlagzeile: Lise Meitner hält Antrittsvorlesung über die Bedeutung der Radioaktivität für kosmetische Prozesse. Ich als Schminkexpertin. Na. 4 Jahre nach den kosmischen Prozessen, also 1926, da wurde ich dann endlich nach beinahe 20 Jahren in Berlin außerordentliche Professorin. Und Otto Hahn machte mich zur Patentante seines ersten und einzigen Sohnes. Bei dieser Gelegenheit wechselten wir dann endlich auch zum Du. In Briefen sprach ich ihn nun häufiger als mein liebes Hähnchen an. Und dann hab ich dir Otto Robert geschickt. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt erbittet Ihren Rat. Können Sie Ihren Neffen für die Stelle als Gutachter empfehlen? Entschuldigen Sie dafür. Da kann ich doch nichts dazu beitragen. Ja, Sie kennen ihn von Kindesbeinen an. Genau deswegen fragen Sie bitte jemand anderen. Halten Sie nichts von Ihrem Neffen? Ich bin nicht objektiv. Verraten Sie mir wenigstens eins. Ist er ein unangenehmer Mensch? Ist er ein Grobian? Nein, das ist er nicht. Weißt du noch, als ich dir von dem Gespräch erzählte, warst du, lieber Otto Robert, entsetzt über meine Reaktion. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Naja, du hast die Stelle ja bekommen. Aber mit deinem Schweigen hättest du es beinahe verhindert. Ach geh, eine Tante, die ihren jungen Neffen lobt, das ist doch völlig unglaubwürdig. Du hast dich so wenig für mich eingesetzt, dass sie schon glaubt, ich wäre vielleicht vorbestraft oder deppert. Aufrichtigkeit ist ein hohes Gut. Ein Lob aus deinem Munde wäre, naja, es wäre jedenfalls nett gewesen. Ach, finden Sie mich unnett? Du bist, wie du bist, Tantchen. Trotzdem lebe ich gerne in deiner Nähe. Und dabei kochst nicht einmal für mich. Ja, da kannst du drei Kreuze machen. Bei mir bleibt die Küche kalt. Am Klavier bist du für ganz passabel. Als Hitler 1933 Reichskanzler wurde, befand ich mich auf dem Höhepunkt meiner akademischen Karriere und hatte es wohl zu behaglich, um mir Sorgen zu machen. Ich wohnte endlich nicht mehr zur Untermiete, sondern in einer schönen Direktorenvilla in Dahlem. Dort konnte ich Klavier spielen, wann ich wollte. Ich musste nicht mehr kochen, nicht mehr bügeln. Den Haushalt erledigte erst die Marie und dann das Annchen. In diesem neuen, komfortablen Alltag hielt ich Hitler für ein vorübergehendes Phänomen. Natürlich war es ein Schlag, als ich diesen schrecklichen Fragebogen ausfüllen musste. Abstammung nicht arisch. Aber ich hatte mich doch nie zuvor jüdisch gefühlt. Schließlich war ich schon seit mehr als 15 Jahren evangelisch getauft. Außerdem glaubte ich, mein wissenschaftlicher Erfolg und mein österreichischer Pass würden mich schützen. Andere Wissenschaftler mit jüdischen Wurzeln verließen damals sofort das Land. Albert Einstein gehörte dazu. Und Gott sei Dank auch du, mein lieber Neffe. Lass dich davon nicht unterkriegen, Lise. Deine Stellung am Kaiser-Wilhelm-Institut können sie dir nicht nehmen. Wir werden von der Industrie finanziert. Du hast dir hier so viel aufgebaut. Ach, was bringt es mir jetzt? Ich brauche dich. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Ich könnte zu Bohr nach Kopenhagen gehen. Er hat mir ein einjähriges Stipendium verschafft. Lise, du weißt genau, was Planck dazu sagt. Wenn du jetzt gehst, lassen sie dich nicht wieder rein. Im Grunde haben mich die Nazis schon 1934 eingesperrt. Öffentlich durfte ich ja nicht mehr auftreten. Es blieb mir nur der Rückzug ins Labor und ins Privatleben. Am Wochenende ging ich mit dem Ehepaar Hahn ins Kino oder fuhr im Sozius eines Kollegen aufs Land. Ich hatte mich gut eingerichtet in meinem inneren Exil. Die Nazis sind in Wien. Otto Robert? Einfach reinmarschiert. Über Nacht. Bist du in Wien? Die Wiener jubeln. Sie sind völlig außer sich. Sie umarmen die Wachleute und reihen sich in den Zug ein. Und die deutschen Soldaten sehen aus, als kämen sie direkt von der Schulbahn. Diese Milchbubis marschieren mit umgeschalten Patronengürtel und Hakenkreuzbinder am Arm vor unserem Haus. Flankiert von der Wiener Polizei. Auf den Lastwagen, da sitzen SA-Männer mit Gewehren. Was ist mit Gusti und Lutz? Ich werde versuchen, die Eltern zu mir nach Dänemark zu holen. Gut. Ich weiß nicht, ob sie es noch schaffen. Wieso? Der Fischer Verlag ist schon geschlossen. Der Verleger geht nach Stockholm. Er hat jetzt dort eine Stelle versprochen. Doch die Schweden geben ihnen keine Einreisegenehmigung. Sie warten jetzt schon so lange. Jeden Tag wird jetzt nervöser. Bitte verlier jetzt nicht den Kopf. Dein österreichischer Reisepass ist jetzt auch wertlos. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch rauskommst. Beruhige dich. Du hast doch Einladungen zu Kongressen und Symposien. Die musst annehmen. Hörst du? Ich kann hier nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Hahn und ich stehen kurz vor dem Durchbruch. Hast du es immer noch nicht begriffen? Selbst wenn ich wollte. Ich kann nicht mehr ausreisen. Du musst raus. Es war schrecklich. Sofort nach dem Einmarsch gab es Plünderungen und Ausschreitungen. Jüdische Geschäfte, aber auch Wohnungen wurden ausgeraubt. Schon in diesen ersten Wochen begingen hunderte Wiener Suizid. Und auch in Berlin gab es jetzt offene Anfeindungen. Mein Nachbar und Kollege Kurt Hess hetzte gegen mich. Die Jüdin gefährdet das Institut. Du selbst, Hahn, wollte, dass ich kündige. Ich war so wütend. Mein Gott, war ich wütend. Aber wie kamst du nur auf die Idee, ausgerechnet diesen Bosch um Hilfe zu bitten? Er war immerhin der Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und hatte Verbindungen ins Reichsinnenministerium. Ich war so naiv, ich dachte, er wäre mir nützlich. Ja, was für ein Irrtum. Du, warte. Juni 1938. Reichsinnenministerium an Karl Bosch. Sehr geehrter Herr Bosch, es wird für unerwünscht gehalten, dass namhafte Juden aus Deutschland in das Ausland reisen, um dort als Vertreter der deutschen Wissenschaft oder gar mit ihrem Namen und ihrer Erfahrung entsprechend ihrer inneren Einstellung gegen Deutschland zu wirken. Von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft dürfte sicherlich ein Weg gefunden werden, dass Frau Meitner auch nach ihrem Ausscheiden weiter in Deutschland verbleibt. Diese Auffassung hat insbesondere der Reichsführer SS und der Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Inneren vertreten. Ich saß in der Falle. Himmler persönlich wusste nun Bescheid. Ich musste so schnell wie möglich raus. Hahn und drei weitere Kollegen halfen mir. Damals, im Juni 38, glaubte ich immer noch, es ginge nur um meine Karriere und meine Bewegungsfreiheit. Um keinen Verdacht zu erregen, war ich bis 8 Uhr abends im Institut. Und danach übernachtete ich bei Otto Hahn und seiner Frau. Otto, ich muss los. Warte, hier. Nimm diesen Ring und versteck ihn im Saum deines Mantels. Einen Brillantring machst du mir etwa einen Antrag, Händchen? Das würde deine Frau aber sehr verärgern. Schick mir ein Telegramm, wenn du da bist, ja? Ja. Und vergiss den Code nicht. Natürlich, das Baby ist da. Ja. Belize, bitte, zwei große Koffer. Muss das wirklich sein? Die SS kontrolliert alle Züge. Bei ganzen 10 Mark im Geldbeutel wird niemand Verdacht schöpfen. Edith und ich werden heute keine ruhige Minute haben. Adieu. Bitte schreib mir. Ja, ja. Zuverlässiger als damals von der Front. Du wirst dich vor Briefen gar nicht retten können. Du, als ich losfuhr, da ahnte ich ja gar nicht, dass Kurt Hess, also der missgünstige Nachbar und Kollege, meine Flucht bereits denunziert hatte. Zum Glück bekam Hahn die Anzeige in die Hände und konnte sie stoppen, bis ich sicher in Groningen angekommen war. Und über Umwege bist du dann hier in Stockholm gelandet. Und feierte meinen 60. im Exil. Naja, falsch. Es gab gar keine Feier. Wieder hauste ich in einem kleinen Zimmer in einer bescheidenen Pension. Nicht einmal meine Kleider durften Hahn und die anderen mir nachschicken. Oft sprach ich tagelang mit niemandem. Das Schlimmste aber war für mich, dass ich nicht richtig arbeiten konnte. Manne Siegbahn, der Chef des Nobelinstituts, stellte mir dort nichts als einen kleinen Arbeitsplatz in einem Durchgangszimmer zur Verfügung. Keine mir entsprechende Stelle, keine Mitarbeiter, kaum Geräte. Siegbahn hatte kein Interesse an der Kernphysik. Außerdem hasste er selbstständig denkende Menschen neben sich. Zum Glück verbrachte ich Weihnachten 1938 mit dir, mein lieber Otto Robert, auf dem Land. Bist es du? Natürlich. Kaum zu glauben, mal nicht in Schwarz. Wirklich toll, was Hahn alles für dein Geburtstagsalbum ausgegraben hat. Lass doch mal die Alten. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie so etwas wie meine Tochter sehen könnten. Otto und Fritz sind in Berlin auf etwas ganz Erstaunliches gestoßen. Sie scheinen es nicht, wie sie sehen das tatsächlich. Physikalisch ist es unmöglich, aber ihre Resultate deuten einen völlig neuen Weg an. Das schreibt Albert Einstein dir zum 60. Sehr charmant. Ja, lies das hier. Was Hahn schreibt, ist unglaublich. Immer wieder kommen wir zu dem schrecklichen Schluss. Unsere Radiumisotope verhalten sich nicht wie Radium, sondern wie Barium. Vielleicht kannst du irgendeine fantastische Erklärung vorschlagen. Wir wissen dabei selbst, dass das Uran eigentlich nicht in Barium zerplatzen kann. Das beruht bestimmt auf einem Zahlendreher. Quatsch. Otto und Fritz wissen, was sie tun. Und sie haben vorerst nur mir davon berichtet. Dann lass uns spazieren gehen. Etwas frische Luft wird uns gut tun. Ja. Schnall ruhig deine Langlaufski an. Ich werde schon mit dir Schritt halten. Bist du sicher? Je schneller, desto besser. Das durchlüftet das Hirn. Wo bleibst du denn? Ja, ich bin da gleich bei dir. Gleich wird es dunkel, komm. Was Hahn schreibt, ist einfach nicht möglich. Atome lassen sich nicht spalten. Was, wenn doch? Nein, das ist unmöglich. Hier steht es. Schwarz auf weiß. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Aber es bedeutet auch, dass wir jahrelang in die falsche Richtung geforscht haben. Die Transurane, für die Fermi gerade den Nobelpreis bekommen hat, die gibt es gar nicht. Aber das hier, das führt zu einer Energiequelle ungeheuren Ausmaßes. Wie groß? Warte, hier ist ein Baumstumpf. Hast du einen Stift dabei? Hier. Rechnen wir es aus. Ich komme auf 200 Megavolt. Also 200 Millionen Elektronenvolt. Das ist Wahnsinn. Bei der stärksten chemischen Reaktion werden etwa 5 Elektronenvolt pro Atom freigesetzt. Das hier, das ist 40 Millionen mal stärker. Aber wo kommt es her? Was ist die Quelle dieser gewaltigen Kraft? Du warst doch dabei, als Einstein vor 30 Jahren in einer genial einfachen Formel erklärt hat, wie Masse in Energie umgewandelt wird und umgekehrt. Und einer meiner Mitarbeiter in Berlin, Karl Friedrich von Weizsäcker, hat eine Berechnung zur Masse von Atomkernen aufgestellt. Hervorragend! Das bringt uns weiter. Und auf diesem eisigen Baumstumpf habt ihr beide den Weg zur Kernenergie gefunden. Aber auch die Grundlage für die Atombombe. Ja, das konntet ihr nicht wissen. Wir ahnten nur, dass wir etwas Großem auf der Spur waren. In den nächsten Wochen schrieben Hahn und ich uns manchmal mehrmals täglich. Die Briefe überkreuzten sich. Es gab Missverständnisse. Wir waren kurz davor, uns zu überwerfen, taten es dann aber doch nicht. Hahn und Strassmann veröffentlichten ihr erfolgreiches Experiment am 6. Januar 1939. Die theoretische Erklärung für die Kernspaltung lieferten sie allerdings nicht. Die haben wir dann, du und ich, lieber Otto Robert, ein paar Wochen später in Nature publiziert. Als Niels Bohr die Arbeit las, schickte er mir ein Telegramm. Ich habe es mein ganzes Leben aufgehoben. Just received copies of your and Frisch Nature Notes. Heartiest congratulations on most important discovery. Best wishes for continuation of work on wonderful new phenomena. Bohr. August 1945. Warf ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe auf Hiroshima ab und machte die Stadt damit für den Feind unnutzbar. 3 Tage nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima interviewte mich Eleanor Roosevelt, die Witwe von Präsident Roosevelt, für den Radiosender NBC. Ich würde unbedingt mit Ihnen sprechen, Fräulein Meitner. Ihre Arbeit hat so eine bedeutende Rolle in dieser dramatischen Geschichte gespielt. Was ging in Ihnen vor, als Sie von dem Bombenabwurf hörten? Ja. Ich hoffe, dass die Atombombe diesen furchtbaren Krieg beendet. In Zukunft soll die Atomkraft nur für friedliche Zwecke genutzt werden. Als Wissenschaftlerin streben Sie nach Erkenntnis. Doch als Frau müssen Sie den Wunsch haben, dass Ihre Forschung hilft, das menschliche Leben zu schützen. Was glauben Sie, wie soll das im Fall der Atomkraft sichergestellt werden? Ich glaube, Frauen müssen genauso Verantwortung übernehmen wie Männer. In dieser Sache braucht es internationalen Austausch und Kontrolle. Die Geheimniskrämerei muss aufhören, sonst rennt die Menschheit in ihr Verderben. Niemals wieder dürfen so schreckliche Dinge passieren, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Madame Curie war bereits bei uns in den Vereinigten Staaten. Es wäre eine große Ehre, wenn wir auch Sie bald bei uns begrüßen dürften. Denn Ihr Mut und Ihre Größe sind beeindruckend. Frauen auf der ganzen Welt sind stolz auf das, was Sie geleistet haben. 1946 flog ich tatsächlich in die USA. Schon am Flughafen blendete mich das Blitzlichtgewitter. Miss Meitner, smile, please. Eine Frage. Was ist Ihnen lieber, Atom oder Wiener Schnitzel? Die Welt besteht aus Atomen, ein Schnitzel auch. Was ist mit Mr. Meitner? Wo haben Sie den versteckt? No comment. Kriegen Sie nun den Nobelpreis? Wann kehren Sie nach Deutschland zurück? Ich bin Wienerin. Und wann kommt der Film über Ihr Leben? Das ist viel zu langweilig. Aber Hollywood soll das Drehbuch schon in der Mache haben. Katharine Hepburn soll sie spielen. Nur über meine Leiche. Kommt dann wenigstens eine Biografie? Meine Forschung ist bedeutend, ich bin es nicht. Demnächst werden Sie in Anwesenheit von Präsident Truman als Frau des Jahres 1946 ausgezeichnet. Wissen Sie schon, was auf der Urkunde steht? Mein Name nehme ich an. Diese Ehrung geht an eine Frau, die an das Weltbürgertum glaubt und für die friedliche Nutzung der neu gefundenen Energie steht, damit das Atomzeitalter zu einem Zeitalter des Friedens wird. Auf meinem Grabstein hätte ich es gerne ein wenig schlichter. Lise Meitner, eine Physikerin, die nie ihre Menschlichkeit verlor. Herzlich willkommen in Amerika, Professor Meitner. Unser Kollege Albert Einstein setzte nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Fuß mehr auf deutschen Boden und lehnte auch alle Ehrungen von dort ab. So unversöhnlich war ich nicht. 1949 reiste ich nach Berlin und sprach dort vor einem übervollen Auditorium. Vor mir saßen über 1000 Studenten. Der große Hörsaal war voll besetzt. Ich hatte Mühe, über das Rednerpult zu schauen. Dabei hatte ich extra hohe Schuhe angezogen. Gleich geht's los. Es freut mich außerordentlich, dass ich heute hier in Berlin zu Ihnen sprechen darf. Es freut mich, weil es keineswegs selbstverständlich ist, dass ich hier in der Berliner Humboldt-Universität stehe, in der ich vor mehr als 40 Jahren Max Planck lauschen durfte. Ich kenne Sie noch als Universität unter den Linden und vorher auch als Friedrich-Wilhelm-Institut. Als ich den ersten Frühling hier erlebte, wurde mir ganz schwindelig vom Geruch der Lindenblüten und von den vielen Menschen hier. Ich muss zugeben, dass ich lange Zeit wenig über die Frauenfrage nachgedacht und noch weniger darüber gelesen habe. Ich lebte in der Illusion, dass kein vernünftiger Mensch die Gleichwertigkeit der Geschlechter in Frage stellen konnte. Erst spät habe ich verstanden, wie sehr ich mich irrte. Ganz selbstverständlich sitzen Sie mir nun als Studentinnen und Studenten gegenüber. Niemand von Ihnen käme heute auf die Idee, Frauen das Abitur und das Studium per Gesetz zu verbieten. Für alle aber, die wie ich im letzten Jahrhundert geboren wurden, war das selbstverständliche Realität. Ich war 1906 erst die zweite Frau, die in Wien in Physik promovierte. In Preußen waren Frauen zur gleichen Zeit noch nicht einmal zum Studium zugelassen. Ich stockte und musste meinen Vortrag ungewollt für einige Sekunden unterbrechen. Ein schmunzelnder Zuhörer fesselte meinen Blick. Diesen buschigen, inzwischen weißen Schnurrbart kannte ich nur allzu gut. Otto Hahn lauschte meinem Vortrag. Freundlich nickte er mir zu. Doch ich war zu irritiert, um seinen Gruß zu erwidern. Erst spät habe ich verstanden, welch großen Dank ich und jede andere in einem geistigen Beruf tätige Frau all denjenigen Frauen schuldet, die für die Gleichberechtigung kämpfen. Dafür und für die Tatsache, dass ich das Glück gehabt habe, die ganze Entwicklung der Physik von der Entdeckung des Radiums an mit wachsendem Verständnis zu erleben, bin ich dankbar. Selbst in meiner Jugend vertrat ich immer die Ansicht, dass das Leben nicht einfach sein muss, solange es nicht inhaltslos ist. Und dieser Wunsch wurde mir erfüllt. Wenn ich auf mein Leben und Forschen zurückblicke, so erscheint mir die Vergangenheit, also trotz aller Umwege und Hindernisse, wie ein Wandern durch ein Land der Wunder. Vielen Dank. Du hast gut gesprochen, Lise. Ja. Inzwischen fällt es mir nicht mehr ganz so schwer wie früher. Deine Feuertaufe war der Erste Weltkrieg. Während ich an der Front war, musstest du immer den Kollegen unsere Forschungsergebnisse vorstellen. Einstein und Strassmann haben mir nach meinem ersten Kolloquium gratuliert, weil ich nicht allzu sehr stammelte. Das ist fast 40 Jahre her. 40 Jahre. Danke für deinen Geburtstagsgruß zu meinem 71. im Rias. Das hat mich gerührt. Ach, Lise. Ich bin froh, dass unsere Freundschaft selbst so schlimme Zeiten überdauert hat. Jeder Stein erinnert mich hier an Hitler. Kommst du trotzdem mit zum Mittagessen? Edith freut sich auf dich. Ich habe schon ein Taxi bestellt. Die Bahn fährt doch gleich ums Eck. Und du ein Dampfplauderer. Schau, da steht das Taxi. Darf ich dir den Arm reichen? Nein, danke, das schaffe ich schon noch allein. Lise Meitner oder Die Spaltung der Welt von Maike Wetzel. Lise Meitner, Brigitte Hobmeier. Gusti Frisch, Marie-Therese Futterknecht. Otto Robert Frisch, Manuel Kantler. Otto Hahn, Thomas Leubel. Max Planck, Lukas Rüppel. Emil Fischer, Stefan Merki. Heinrich Rubens, Nicola Mastroberardino sowie Stefan Wilkening, Adela Floro, Hans-Maria Danoff, Gerhard Jilka, Sophie Wendt, Rasmus Branders, Jan Piepenstock, Peter Veit, Carsten Fabian. Komposition Martina Eisenreich. Ton und Technik Jan Piepenstock, Regine Elbers, Ruth-Maria Ostermann. Regieassistenz Henriette Fridoline Schmidt. Regie Stefanie Ramp. Dramaturgie Katja Huber. Produktion Bayerischer Rundfunk für die ARD 2026.